Sag, wollt ihr außer Allah dem dienen, was euch weder Schaden noch Nutzen zu bringen vermag? Und Allah ist es, doch, der allhörend und allwissend ist.